نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين وصلى اللهم على سيدنا محمد أفضل الصلاة والتسليم. Wir kommen zu Lektion 12, Sura Hud, ab dem ersten Vers. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألف لام را. Dies ist ein Buch, dessen Zeichen eindeutig festgefügt und hierauf ausführlich dargelegt sind, von Seiten eines Allweisen und Allkundigen. Ihr sollt nur Allah dienen. Gewiss, ich bin euch von ihm aus ein Warner und Frohbote. Und bittet euren Herrn um Vergebung. Hierauf wendet euch ihm in Reue zu, so wird er euch einen schönen Nießbrauch auf eine festgesetzte Frist gewähren, und er wird jedem, der voll Huld ist, seine Huld gewähren. Wenn sie sich jedoch abkehren, so sag: Gewiss, ich fürchte für euch die Strafe eines schweren Tages. Die Sura beginnt mit der Beschreibung des Korans. Ein Buch, dessen Ayat festgefügt sind, eindeutig festgefügt sind. Das heißt, muhkam, eindeutig festgefügt, mit wenigen Worten ist viel und Eindeutiges gesagt worden, und andererseits ist es aber auch ausführlich dargelegt. Thumma fussilet, also auch mufassal. Mufassal bedeutet detailliert, ausführlich, im Einzelnen darlegen. Ja, das heißt, einerseits ist das Anliegen sehr klar, ja, eindeutig festgefügt, und andererseits in jedem Wort, in jedem, wir können nicht Satz sagen, an jeder Aya, in jedem Vers, in jedem Buchstaben haben unsere Gelehrten unzählige Bedeutungen, Botschaften, die Allah uns schickt, herausgelesen. Und was ist die Botschaft dieses Buches? Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Alla ta'budu illallah, dient keinem außer Allah. Und dann wird auch direkt die Rolle des Propheten sallallahu alaihi wasallam nochmal dargelegt. Innani lakum minhu nadhirun wa bashir, und ich bin ja von ihm aus, von Allah, ein Frohbote, ein Warner und ein Frohbote. Ja, ein Warner für die, die dieser Botschaft nicht folgen, und ein Frohbote für die, die glauben und dieser Botschaft folgen. Und was sollt ihr noch tun? Was ist noch die Botschaft dieses Buches? Wastaghfiru wa anistaghfiru rabbakum, und bittet eurem Herrn um Vergebung. Und was noch? Thumma tubu ilay, und dann macht nochmal oder immer wieder zu ihm eine Rückkehr. Macht Tauba, eine reuige Umkehr, Rückkehr zu Allah. Und was wird dann sein? Die Nutzen werden solche sein. Numati'kum mata'an hasana, wir werden euch einen schönen Nießbrauch auf eine festgesetzte Frist gewähren. Das bedeutet, wer Istighfar, Vergebung und Reue zeigt und praktiziert, Allah verspricht ihm, dass er auch schon im Diesseits Nutzen, Wohlergehen, Wohlstand, Versorgung, all dies von Allah schon im Diesseits als Nutzen von der Vergebung bei Allah geben wird. Ja, Allah erleichtert ihm dann die Angelegenheiten. Und was ist nochmal Tauba? Tauba ist sich von Sünden entfernen, sie bereuen, sich entschließen und den Willen haben, sie nicht mehr zu begehen. Ja, und zu Allah also reumütig zurückkehren. Ja, und Sünden sind alles genau das Gegenteil. Wenn die Vergebung uns nützt, im Diesseits und sogar auch im Jenseits noch mehr, dann sind, was sind dann Sünden? Sünden sind dann das, was uns im Diesseits und im Jenseits nur Schaden bringen wird. وَإِن تَوَلَّوْا, und wenn ihr euch aber abkehrt, dann, ja, dann seid gewarnt. Dann fürchte ich für euch die Strafe des großen, gewaltigen Tages. Ja, dann wird jener Tag kein guter Tag für euch sein, der Tag der Auferstehung. Seid gewarnt. Dies ist die Gnade von Allah an uns, dass bevor der Tag da ist, er für uns schon Warnungen gesandt hat. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam liebt seine Gemeinschaft mehr, als Eltern ihre Kinder lieben. Wie ergeht es der Mutter, wenn ihr Kind das Essen verweigert? Ja, sie sorgt sich, und egal auf welchen Weg, mal mit Strenge, mal mit Milde, mal mit Motivation, mal mit Versprechungen, dass das und das wirst du bekommen, versucht sie irgendwie dem Kind, das Kind dazu zu bringen, doch Nahrung zu sich zu nehmen. Warum? Weil sie sich um das Kind sorgt. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam legt uns wenn ihr das Beispiel versteht, legt uns spirituelle Nahrung vor. Wenn wir diese verweigern, dann leben wir ein kränkliches Leben und ein großer Schaden wird an jenem Tage uns entstehen. Deswegen diese Lehre, das macht Istighfar, bittet Allah um Vergebung, kehrt immer wieder zu Allah zurück. Egal, was ihr schon alles so getan habt, kehrt immer zu dem zurück, der alle Sünden vergeben kann, der alle Vergehen übersehen kann in seiner Großzügigkeit und in seiner Allvergebung. Aber was taten die Mekkaner trotz all dem, obwohl diese Botschaft des Gesandten sallallahu alaihi wasallam so voller Gnade war? Sicherlich, sie krümmen ihre Brüste zusammen, um sich vor ihm, dem Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, zu verbergen. Sicherlich, wenn sie sich auch mit ihren Gewändern überdecken, er weiß doch, was sie geheim halten und was sie offenlegen. Gewiss, er weiß über das Innerste der Brüste Bescheid. Ja, und mit dem sich vor ihm zu verbergen, damit kann einerseits Allah gemeint sein. Ja, und deswegen heißt es ja auch, Allah weiß über sie Bescheid. Aber es wird auch so ausgelegt vor ihm, dass der Gesandte, sallallahu alaihi wasallam, damit gemeint sein kann. Mit dem Krümmen ist dieser Vorgang gemeint, dass sie sich wegtreten von ihm. Ja, so wie man sich von jemandem abwendet, sich von jemandem die Aufmerksamkeit jemanden extra nicht zeigt, dass hier, die höre ich auf keinen Fall zu. Ja, weg von etwas wenden. Der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, wenn er etwas sagte, wenn er zu dieser Sache einlud, wenn er die neue Offenbarung verkündete, dann suchten sie, sich vor ihm zu verbergen. Ja, weil wenn man jemanden aufmerksam zuhört, dann wendet man sich ja ihm voll und ganz zu. Ja, aber wenn der Gesandte, sallallahu alaihi wasallam, ja, wie gesagt, eine neue Sura vorlas und verkündete, dann standen sie auf, bedeckten sich mit ihren Tüchern und hörten nicht hin und zeigten das auch, dass wir hören auf keinen Fall zu. Ja, das ist, wenn ihr euch vorstellt, wenn wir jemanden auf keinen Fall zuhören wollen und dann so ein bisschen schnippisch aufstehen, unsere Tasche greifen, ja, oder manche haben dann Jungs diese Mützen anziehen, die sich extra tief ins Gesicht. Ja, Tücher sind eher orientalische Kultur. Vielleicht ungefähr so der gleiche Ausdruck, ja, dass man sich extra das Gesicht bedeckt und sagt so, nee, hier, ich habe kein Interesse, ich will auf keinen Fall dir die mindeste Aufmerksamkeit schenken. Und das ist das Verhalten eines stolzen Menschen, eines hochmütigen Menschen. Ja, und die Führer, die Mutakabbir, die Mutakabbirin, die hochmütigen Führer der Quraysh, der Mekkaner, die machten das vor allem mit dem Gesandten Allahs, sallallahu alaihi wasallam. Ja, und Allah fragt das vor dem Gesandten Allahs, wollen sie sich so verbergen? Oder vor Allah wollen sie sich doch verbergen? Wo er doch weiß, er Allah doch weiß, was in ihren Herzen drin ist. Und was in ihren Herzen ist, zeigt sich ja auch äußerlich durch ihr Verhalten. Ihr Hochmut und ihre Abscheu sind ja, welche sie sich so abwenden ließen. Ja, denn wir dürfen auch nicht vergessen, das Verhalten spiegelt immer das, was im Herzen ist. Das zeigt, was im Herzen ist. Wenn man sich so abwendet und sich krümmt und das Gesicht abwendet und das Interesse offen zeigt, das Mangeln an Interesse offen zeigt, dann ist das alles ein Spiegelbild dessen, was im Herzen ist, nämlich Hochmut und Abscheu gegenüber dem, was der Gesandte sallallahu alaihi wasallam gebracht hatte. Jetzt fängt der eigentliche 12. Juz an. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Und es gibt kein Tier auf der Erde, ohne dass Allah seinen Unterhalt obläge. Und er kennt seinen Aufenthaltsort und seinen Aufbewahrungsort. Alles ist in einem deutlichen Buch verzeichnet. وَمَا مِن دَابَّةٍ, kein Tier, und Dabba ist ein alles, was da so kriecht. Also kein Tierchen, können wir auch sagen, und kein großes, kein kleines, kein winziges. Nichts, was von Allah erschaffen wurde. Nichts, was er von seiner Schöpfung nicht selber versorgen würde. Ob es zu Wasser ist, zu Land ist, im Dschungel lebt, in der Wüste lebt, in den Sandkörnern der Wüste sich verbirgt, an kleinen Käfern und Insekten. Alles wird von Allah versorgt. Wo seine Nahrung wächst, wie sie ihm zugeführt wird, welche Mittel das Tier haben muss, um sich die Nahrung zu besorgen, ob es Greifer oder Klauen oder bestimmte Duftstoffe sind, die es aussendet, um seine Nahrung herbeizulocken, alles wird von Allah nicht nur erschaffen, sondern auch tagtäglich aufs Neue wird den jeweiligen Lebewesen ihre verschiedene an Duft, an Größe, an Herkunft, an Art und Weise, verschiedensten Nahrungen werden den einzelnen Tieren, den einzelnen Geschöpfen, wird ihnen zukommen gelassen. Das ist eine unglaubliche... Wir brauchen die größten Spezialisten unter uns. Und ich bezweifle jetzt, dass solche jetzt auch zuhören. Weder bin ich so eine und noch, denke ich, unter euch wird wahrscheinlich auch keiner so sein. Die größten Spezialisten auf unserer Welt verbringen ihr Leben damit, um nur rauszufinden, was eine Spezies oder eine Art von Tier oder Tiergemeinschaft, wie die sich am Leben erhält. Ja, weil je weiter man in die Einzelheiten geht, desto mehr gibt es zu erforschen. Ja, das kann man bei den in den wissenschaftlichen Artikeln oder wissenschaftlichen Büchern oder wer sich noch genauer damit auskennt, kann man das alles nachlesen und nachforschen, wie viel nötig ist, um nur zu wissen, sagen wir mal, nur wie die Verdauung eines Tieres funktioniert. Ja, allein dafür geben wir schon unsere ganze Lebenszeit, um das genau benennen zu können. Nur benennen. Geschweige denn, dass wir dafür sorgen können, dass es wirklich passiert. Wer von uns könnte dafür sorgen, dass die Milch produziert wird von einer Kuh, die sich von Gras ernährt? Was passiert da zwischendurch, dass dieser Vorgang so seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden, seit wahrscheinlich Jahrmillionen so vor sich hingehen kann? Kein Geschöpf, das nicht von Allah versorgt werden würde. Ja, und die Menschen gehören mit zu diesen Geschöpfen. Und nicht nur das, Allah kennt ihren Aufenthaltsort, wo das Tier sich aufhält, wo es sein Leben verbringen wird. Jetzt schaut mal, wie viele Insekten, allein wie viele Ameisen es auf der Welt schon gibt. Allah kennt den Aufenthalts- und Lebensort und wo diese Ameise ihre Leben verbringen wird, wo sie sich überall aufhalten wird und wa mustawda'aha, und auch ihr Grab ist Allah bekannt. Von einem jeden von uns, von einem jeden der Tierwelt, von einem jeden der Insektenwelt. Allah kennt den Ort, wo man letztlich seine letzte Ruhe finden wird. Ja, alles passiert nach einem Plan. Wer, wo, wie viel, wann, bis wann, welche Umgebung und wann er zu Allah zurückkehrt. Alles ist in einem deutlichen Buch. Er ist es, der die Himmel und die Erde in 6 Tagen erschuf und sein Thron war auf dem Wasser, damit er euch prüfe und feststelle, wer von euch die besten Taten begeht. Ja, also all das, dieses ganze Wissen, diese ganze Planung, diese ganze Termine, jeder hat irgendeinen Termin, irgendwann wird er zu einem Allah zurückkehren und alles wurde in 6 Tagen erschaffen nach Plan und nach Ordnung und Allahs Thron und seine Allgewalt. Warum das alles? Allah subhanahu wa ta'ala sagt, damit er euch prüfe. Auf was hin? Was wird geprüft? Wer von euch die besten Taten begeht? Und wenn du sagst, ihr werdet nach dem Tod auferweckt werden, sagen diejenigen, die ungläubig sind, ganz gewiss, das ist ja nur deutliche Zauberei. Ja, also sie nutzen all das, was Allah geschaffen hat, seine Versorgung, nach seinem Plan leben sie, nach seinem Termin werden sie auch sterben, sein Rizq verbrauchen sie, seine Versorgung nehmen sie entgegen, verbrauchen sie, verschwenden sie, benutzen sie, als ob es ihr eigenes wäre, als ob sie es erschaffen hätten. Und dann sagen sie, wir werden nicht zu Allah zurückkehren. Wir werden nicht Rede und Antwort stehen müssen über das, was wir mit den Versorgungen Allahs alles gemacht haben. Ja, das ist nur deutliche Zauberei. Ja, das heißt, der gläubige Mensch ist der, der nutzt alles, was Allah für ihn erschaffen hat. Diese unzähligen Gnaden, diese Versorgung, diese Farben und diese Düfte. All das hat Allah für uns geschaffen, aber vergesst nicht die Rückkehr zu Allah. Lasst nicht außer Acht, dass ihr dankbare und gläubige Menschen sein müsst. Und wenn wir ihnen die Strafe für einen bestimmten Zeitraum zurückstellen, sagen sie ganz gewiss, was hält sie zurück? Also sie fragen hochmütig nach der Strafe, um ganz deutlich zu zeigen, dass wir haben keine Angst vor so etwas. Ja, wir glauben nicht, dass sie kommen kann. Wahrlich, am Tag, an dem sie über sie kommt, kann sie nicht von ihnen abgewendet werden. Und es wird sie das umschließen, worüber sie sich lustig zu machen pflegten. Und bitte, Schwestern, das ist etwas, was wir immer wieder im Koran lesen. Diese Eigenschaft des Lustigmachens. Damit werden entweder Heuchler beschrieben oder Ungläubige beschrieben. Also richtige Heuchler oder richtige Ungläubige. Diese haben die Eigenschaft des Lustigmachens. Und wenn das eine Eigenschaft ist, die heute sich unter Gläubigen schon fast festgewurzelt hat, dann müssen wir uns wirklich, wirklich Sorgen machen. Und wenn wir den Menschen von uns aus Barmherzigkeit kosten lassen und sie ihm hierauf entziehen, ist er fürwahr sehr verzweifelt und sehr undankbar. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ. verzweifelt, undankbar. Ja, betrachtet mal unseren Zustand, wenn uns was Liebes genommen wird. Ja, wie sind wir dann? Wie benehmen wir uns dann? Ja, wenn uns was im Körper, im Besitz, in unseren Lieben, Allah möge uns alle beschützen, wir bitten Allah um das Wohlergehen, aber das ist eine Wahrheit. Was passiert mit uns, wenn uns mal etwas wirklich trifft? Wir benehmen uns oft so, als ob das Ende wäre. Es gibt keinen Ausweg mehr. Wir sehen schwarz. Es kommt kein neuer Tag mehr. Wir verzweifeln. Ja, und das ist, was Allah hier beschreibt. Der Mensch neigt dazu. Ya'usun kafur. Er ist verzweifelt. Er sieht kein Licht mehr. Er hat keine Hoffnungen mehr. Es ist alles vorbei. Es wird nie wieder gut werden. Wie können wir hier rausfinden? Und er wird undankbar. Ja, warum sind wir undankbar? Weil wenn eine Sache geht und wir unzählige aber noch haben, was sehen wir dann? Nicht die unzähligen Dinge, die wir noch haben. Wir sehen diese eine Sache, die wir nicht mehr haben und verlieren jede Hoffnung. Ja, deswegen immer, auch wenn etwas mal passiert, Allah möge uns allen helfen, das ist die Prüfung. Auch wenn mal Allah uns prüft, immer auf das schauen, was Allah an Gnaden schon gegeben hat. Und jeder von uns, egal wie viele Probleme wir auch alle haben, jeder von uns hat auch Gnaden. Wenn wir anfangen würden, sie zu zählen, wir könnten sie nicht fassen. Wir könnten sie nicht aufzählen, weil sie so unzählige sind. Das war jetzt das Verhalten des schwachen Menschen. Der Gläubige soll sich nicht so verhalten. Das war das Verhalten, wenn ihm Leid oder eine Barmherzigkeit er verliert. Andererseits, und wenn wir ihm Angenehmes kosten lassen nach Leid, das ihm widerfuhr, sagt er ganz gewiss, das Übel ist von mir gewichen und er ist fürwahr froh und prahlerisch. Ja, also dann ist auch wieder unangemessenes Verhalten. Wenn Allah ihm Gnaden gibt, ja, das Leid wieder wegnimmt, wieder leichte Zeiten kommen und oft, das ist auch sehr schade, oft sind wir in Problemen, wir fühlen uns so, als ob wir umringt wären von Schwierigkeiten und wir sagen, Allah, wann kommt die Hilfe und wir bitten und wir leiden und dann kommt die Hilfe, nach und nach. Sie kommt halt nicht spektakulär. Das ist nicht die Art und Weise vom Leben, von der Natur, die Allah erschaffen hat. Ja, sondern sie kommt nach und nach. Und wir sitzen dann auf einmal in Ruhe und im Wohlergehen und vieles ist von uns gewichen. Und wir vergessen sogar, Allah dafür zu danken. Ja, und Allah beschreibt hier wieder das Schlechte, die Neigung des Menschen. Sagt er, dass wenn Allah ihm eine Ni'ma gibt, nachdem er mal Leid erfahren hat, was ist dann wieder? Unangemessenes Verhalten. Er hält es für seine eigene Leistung. Ach, das Übel ist wieder von mir gewichen. Und er prahlt und er dankt Allah nicht. Ja, prahlen ist ja, etwas als Eigenleistung darzustellen. Da schaut mal hier, ich habe das geschafft. Ich habe dieses Übel gemeistert. Ich bin gegen diese und diese Krankheit angekommen. Ich bin mein eigener Herr. Ja, und das ist genau das, was Allah hier verurteilt. Und deswegen sagt er, außer denjenigen, die standhaft sind und rechtschaffene Werke tun, für sie gibt es Vergebung und großen Lohn. Ja, das sind also die zwei Heilmittel für die zwei oben genannten Krankheiten. Die eine Krankheit verzweifelt undankbar, die andere froh und prahlerisch. Und zwar hier nicht, Allah spricht hier nicht gegen Freude. Hier geht es um dieses grenzenlose Jubeln als Eigenleistung sehen. Ja, verbunden mit Prahlen. Verbunden mit diesem Prahlen, dieses sich selbst darstellen. Das ist, was Allah meint. Und das Gegenteil davon, die Heilungen dafür sind, Gutes tun. Gutes tun, nicht nur rumprahlen und rumreden und rumdarstellen, sondern wirklich Taten tun, Werke schaffen. Und dann auch dabei standhaft und geduldig sein. Ja, denn gute und schlechte Zeiten werden auf jeden Menschen herabkommen. Und die Geduld, die ist ein notwendiges, ohne das geht es gar nicht, ein notwendiges Werkzeug, um ein gläubiger Diener sein zu können. Ja, deswegen heißt es ja in diesem authentischen Hadith, dessen Sinn ungefähr so ist, dass wie wunderbar ist die Angelegenheit des Gläubigen. Wie wunderbar ist die Angelegenheit des Gläubigen, was auch immer ihn trifft, es ist gut für ihn. Wenn ihm Schlechtes oder Übles widerfährt, dann ist er geduldig. Und das ist gut für ihn. Ja, weil im Geduld kriegen wir Belohnung. Und wenn ihm Gutes widerfährt, dann ist er dankbar und das ist auch gut für ihn. Ja, das ist genau die Angelegenheit des Gläubigen. In beiden Umständen oder Zuständen findet er dann genau diese Reaktion, die eine Allah-gefällige ist. Ja, genau das Gegenteil von Kufur und von Fakhur, von undankbar und von prahlerisch. Vielleicht möchtest du einen Teil von dem, was dir als Offenbarung eingegeben wird, auslassen und deine Brust ist dadurch beklommen. Und dies, weil sie sagen, wäre doch ein Schatz auf ihn herabgesandt worden oder ein Engel mit ihm gekommen. Du aber bist nur ein Warner und Allah ist Sachwalter über alles. Wallahu ala kulli shay'in wakil. Ja, hier wird der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam angesprochen. Und wie er damit umgehen sollte, mit diesen ständigen Forderungen und Verleumdungen auch. Und das Verlangen nach den Wundern. Ein Engel soll kommen und dies soll passieren und das passieren, obwohl das alles nur Ausreden waren, um nicht glauben zu müssen. Oder sagen sie, also sie verleugnen ja den Koran. Ja, und einerseits sagen sie doch, wir würden glauben, wenn ein Engel mit ihm gekommen wäre. Wir würden ja glauben, wenn er das und das vielleicht ändern würde am Koran. Und andererseits sagen sie, oder sie sagen, er hat ihn ersonnen. Gut, was wäre dann da die richtige Reaktion? Sag, dann bringt doch 10 ersonnene Suren bei, die ihm gleich sind. Also bringt doch Gleiches bei, wenn ein Mensch das erfinden kann, den Koran, dann seid auch ihr Menschen, dann erfindet doch auch ihr so etwas, wie der Koran ist, die ihm gleich sind und ruft an, wen ihr könnt außer Allah, wenn ihr wahrhaftig seid. Und wenn sie euch nicht erhören, dann wisset, dass er nur mit Allahs Wissen herabgesandt worden ist und dass es keinen Gott gibt außer ihm. Werdet ihr nun Allah ergeben sein? Ja, das Koran ist mit Allahs Wissen offenbart worden. Koran ist Ilm Allahs. Der Rest der Welt ist Ilm der Menschen. Und das Wissen Allahs ist ohne Grenzen. Und das Wissen der gesamten Menschheit, von der gesamten Vergangenheit und was noch in der Zukunft liegen mag. Das Wissen der gesamten Menschheit ist im Gegensatz zum Wissen Allahs nicht mal so viel, wie ein Tropfen, nicht mal ein Tropfen, also das, was in dem Schnäbelchen von einem Vogel hängen bleiben würde, wenn es mal im Ozean nach Wasser kosten würde, diese Tröpfchen, was in seinem Schnabel hängen bleibt, ja, das im Gegensatz zum gesamten Ozean. Ja, das ist etwas, was wir überhaupt nicht vergleichen können. Wer immer das diesseitige Leben und seinen Schmuck will, dem lassen wir in ihm den Lohn für seine Werke in vollem Maß zukommen und ihm wird darin nichts geschmälert. Das sind diejenigen, für die es im Jenseits nur das Höllenfeuer gibt. Nutzlos ist, was sie in ihm gemacht haben und hinfällig wird, was sie zu tun pflegten. Ja, die kriegen also ihre Belohnung, wenn ihr so möchtet, oder ja, die kriegen, aber dann nur im Diesseits. Warum? Weil sie nur für das Diesseits gearbeitet haben. Für das Jenseits haben sie ja nicht gearbeitet, deswegen wird es dort für sie auch nichts außer dem Feuer geben. Ja, alles, was sie sonst so getan haben, wird verschwendet werden, nutzlos werden, hinfällig werden und es wird für sie keinerlei Nutzen haben. Was wir so tun, als Gläubige, ob das jetzt eine Arbeit des Diesseits ist oder eine Arbeit des Jenseits. Mit Arbeit des Jenseits ist gottesdienstliche Handlungen gemeint, vor allem. Wir müssen uns auch fragen, mit welcher Absicht handle ich eigentlich so im Alltag? Denn wenn das Hauptziel, es gibt ja immer so ein Hauptziel, man macht andere viele Sachen, aber es gibt ein Hauptziel, darauf arbeitet man eigentlich immer so hin. Wenn das Hauptziel das Jenseits ist, dann wird sich das auch schon in unseren Arbeiten des Diesseits auswirken. Wir werden gerecht und gut handeln. Hier zum Beispiel, wir haben einen Job, der legitim und gut ist, irgendein normaler Job, um Geld zu verdienen. Wenn wir jetzt aber wissen, dass auch Allah uns fragen wird, wie wir der Verantwortung, die wir übernommen haben, weil wenn man einen Job übernimmt, ich werde diese und diese Arbeit erledigen, dann hat man eine Verantwortung übernommen und wir wissen, Allah wird nach den Amanat, nach den Verantwortungen fragen. Wenn wir mit dieser Einstellung an die Arbeit herangehen, dann werde ich anders handeln, als wenn ich es nur dafür tue, um Geld zu verdienen. Ja, das ist einfach ein Unterschied. Dann genauso der Gläubige, der an das Jenseits glaubt. Und wirklich, wir sollten uns auch, wir dürfen nicht vergessen, sogar die Menschen auch, die vielleicht nicht an das Jenseits glauben, aber einfach aus Menschlichkeit heraus Prinzipien haben, selbst die fragen sich, wo kommt mein Erwerb eigentlich her? Ja, man hat Prinzipien, wegen dem Gottesfurcht, wegen dem Nachfragen am Tag der Auferstehung. Einige Industrien, von denen wir genau wissen, dass sie wirklich 95%, 99% nur Schadhaftes herstellen, Schadhaftes unterstützen. Aber profitmäßig sind sie vielleicht eine der profitabelsten auf der Welt. Hier, wir wissen, die Alkoholindustrie ist eine der größten. Ich glaube, nach der Waffenindustrie ist das, soweit ich mich erinnern kann, die größte Industrie auf der Welt. Ja, die Berauschendes herstellen, sei es in flüssiger Form oder in Tablettenform oder wie auch immer, ist die eine der profitabelsten Industrien. Wenn wir jetzt nur nach dem Profit gehen, wäre es eigentlich klug, in einer dieser Industrien sich vorwärts oder hochzuarbeiten. Ja, aber wo ist die Frage, schadet das der Menschheit oder nutzt es ihr? Wie viele Familien gehen dafür kaputt? Wie viele Krankheiten entstehen dadurch? Wie viele Gesellschaften leiden als Gesellschaft, weil diese Dinge im Umlauf sind? Ja, das heißt, der Gläubige investiert auch seinen Besitz, seine Arbeit, sein Talent, seine Zeit, auch dort, wo den Menschen, wenn schon nicht genützt, ideal wäre, wenn es genützt wird, aber im Mindesten, wo den Menschen nicht geschadet wird, wo die Umwelt auch nicht ausgebeutet wird, wo man nicht nur nach dem Prinzip Gier lebt, sondern auch noch für kommende Generationen, für unsere Kinder und deren Kinder noch eine solche Welt hinterlässt, wo sie noch lebensfähig sind, wo sie genießen können, was Allah für sie an Wäldern, an Baumvorkommen, an Tieren, an Natur, an reiner Natur für sie erschaffen hat. Ja, aber dort, wo das Prinzip Gier ein und alles ist und wo man sich dessen auch nicht schämen muss, das wieso, ich denke halt gerade nur an mich, hier, wo eine solche Atmosphäre besteht, eine solche Kultur entsteht, wo jeder ist sich selbst jeder steht sich selbst am nächsten, hier, dort wird die Verschwendungssucht und dieses auf kurze Zeit nur vorausdenken, dort wird das leider Überhand annehmen. Ja, egal, Hauptsache es geht uns gut, egal was morgen ist. Ja, aber nein, es ist nicht egal, was morgen ist, denn morgen, wenn der Gläubige morgen sagt, dann meint er nicht nur das Diesseits morgen, sondern auch das Jenseits, das ihn erwartet, und deswegen wird er ein rücksichtsvoller und vorausschauender Mensch und kann nicht egoistisch sein und kann nicht egoistisch handeln. Ja, genauso eine zinsbasierte Wirtschaft. Eine zinsbasierte Wirtschaft, wo nützt diese den Menschen im Allgemeinen? Ja, dass sie einen wenigen nützt, das ist uns allen klar. Ihr Profit mehrt und mehrt und mehrt sich. Aber ist das deswegen gut? Etwas macht manche Menschen reich. Ja, und ist es deswegen aber ethisch vertretbar? Oder moralisch vertretbar? Ja, und Moral ist ja auch etwas, ja, das ist auch schade, wenn es in einer Gesellschaft das Wort Moral keine große Rolle mehr spielt. Ja, und dafür, die Gläubigen sollten dafür einstehen. Und nicht immer die Letzten sein, wie es leider oft der Fall ist, die sollten eigentlich dafür einstehen, dass Moral eine große Rolle spielt. Ja, das heißt, der Gläubige, nochmal, er glaubt an Akhira, er weiß, er wird vor Allah stehen und das macht alles, was er in dieser Zeit schon tut, macht es gut. Und gut heißt im Mindesten, dass er anderen Menschen, der Menschheit, keinen Schaden antut. Ja, und das Ideal wäre, wie unser Gesandte, sallallahu alaihi wasallam, dass man eine Barmherzigkeit wird für die gesamten Weltenbewohner. Ja, das ist die Sunna unseres Propheten. Das war seine Rolle. Er war eine Rahmat lil Alamin. Und das ist der, dem wir folgen. Sallallahu alaihi wasallam. Ist denn einer den anderen gleich, der sich auf einen klaren Beweis von seinem Herrn stützt und auf den ein Zeuge von ihm folgt, dem die Schrift Musas vorausging als Vorbild und Barmherzigkeit? Diese glauben daran. Wer aber von den Gruppierungen ihn verleugnet, dessen Verabredungsort ist das Höllenfeuer. So sei nicht über ihn im Zweifel, er ist die Wahrheit von deinem Herrn. Aber die meisten Menschen glauben nicht. Hier, wir sehen, in dieser Sura wird viel über den Koran gesprochen, über seine Wahrhaftigkeit, über seine absolute Ferne von jedem Zweifel. Ja, und hier wird auch gesagt, dass der Koran wurde ihm gegeben, dann kam der Gesandte, sallallahu alaihi wasallam, dazu als Folge, als Zeuge, der noch gefolgt ist, und dann noch andere Zeichen aus der Schöpfung. Ja, das muss man im Detail besprechen, für uns reicht das hier. Die Wahrhaftigkeit des Koran wird hier nochmal dargelegt. Und wer ist ungerechter, als wer gegen Allah eine Lüge ersinnt? Jene werden ihren Herrn vorgeführt und die Zeugen werden sagen, das sind diejenigen, die gegen ihren Herrn gelogen haben. Aber wahrlich, Allahs Fluch kommt über die Ungerechten. Wer sind die Ungerechten? Die von Allahs Weg abhalten und danach trachten, ihn krumm zu machen. Und sie, die das Jenseits verleugnen. Jene werden sich Allah auf der Erde nicht entziehen können und sie werden außer Allah keine Schutzherren haben. Die Strafe wird ihnen vervielfacht. Sie konnten nicht hören und sie pflegten nicht zu sehen. Ja, und zwar die Wahrheit, weder zu hören noch zu sehen. Das sind diejenigen, die ihre Seelen verloren haben. Und es ist ihnen entschwunden, was sie zu ersinnen pflegten, nämlich all die Ausreden und Vorwände, die sie im Diesseits noch fabriziert hatten. Ja, am Tag der Auferstehung wird das alles verschwunden sein. Zweifellos sind sie im Jenseits die größten Verlierer. Gewiss diejenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun und sich vor ihrem Herrn demütigen, das sind die Insassen des Paradiesgartens. Ewig werden sie darin bleiben. Ja, hier werden drei Eigenschaften, drei Bedingungen genannt, die für das Eintritt ins Paradies notwendig sind. Iman, Glaube, rechtschaffene Taten und etwas, was wir Ikhbat. Ikhbat ist die Demut. sie sich demütigen, sich beugen. Ichbad ist das Beugen des Nafs, des Selbst, des Egos, des Triebs, des Menschen, dass man das Herz vor Allah demütigt. Wer die Größe Allahs erkennt, ja, es gibt keinen anderen Weg, er erkennt damit auch seine eigene Nichtigkeit, die Geringheit, das geringe Sein seiner selbst. Und er gibt dann seine Unzulänglichkeiten und seine Mängel und seine Sünden vor Allah zu. Und er demütigt sich vor Allah, er beugt sich vor Allah. Und dieser Herzenszustand, das ist, was verlangt wird für die Menschen, die in den Paradiesgarten eingehen. Denn manchmal sind wir zwar sehr religiös, ja, also das ganze Regelwerk wird praktiziert, wir tun und wir lassen und wir verbieten und wir handeln und wir halten ein, die Gebetszeiten, ist alles strukturiert, aber die Arroganz, die lässt nicht nach. Ja, man merkt keine Demut, es kommt keine Weichheit ins Herz, sei es mit der Schöpfung Allahs oder im eigenen Gemüt. Ja, man hat keine Weichheit, keine Demut im Umgang, im Verhalten, in der Rede. In all diesem bleibt man trotzdem ein wenig verhärtet, ein wenig hochmütig. Warum muss ich das jetzt machen? Warum sollte ich mich vor dem beugen? Warum soll ich den jetzt anlächeln? Warum soll ich dem verzeihen? Ja, dieses Warum ich, dieses Ich, das beugt sich dann trotzdem nicht. Und das ist aber verlangt, dass man nicht nur rechtschaffene Werke tut, sondern das auch auf eine Art und Weise tut, als demütiger Diener Allahs. Ja, Allah hat die Erde erschaffen und darin Menschen erschaffen und sie auf der Erde verbreitet und verstreut. Und daraus wählt er jetzt. Ja, das Wer ist in Wahrheit, in Wahrhaftigkeit menschlich? Wer hat eine Seele? Wir haben eben gelesen, das sind die, die ihre Seelen verloren haben. Ja, wer sind denn dann die, die ihre Seelen behalten haben? Ja, das sind dann wirkliche Menschen, demütige Menschen, reine Menschen. Ja, und diese Auswahl dann, die darf ins Paradies eingehen. Und der Rest, der nicht diese Kriterien erfüllt hat, ja, die nutzlose Masse, würden wir sagen, ja, Allah subhanahu wa ta'ala hat uns schon berichtet, dass diese werden ins Höllenfeuer gehen. Ja, und so ist das. Das ist ein Prinzip, das sehen wir überall. Das Nützliche, das bleibt bestehen. Wie bei einem Baum, der Früchte trägt. Ja, die Früchte werden gepflückt. Der Rest, der lässt man zu Boden fallen. Die Blätter und, ja, darum kümmert sich kein Mensch. Ja, deswegen fragen wir uns, wie viel tun wir für die Schöpfung Allahs? Weil Ikhbad zeigt sich nicht nur in der Demut vor Allah, sondern auch in der Weichheit gegenüber der Schöpfung Allahs. Das ist in dieser Aya wird das hier angedeutet und das werden wir noch im ganzen Koran, immer wieder werden wir das lesen. Und der größte Beweis ist die Person unseres Gesandten, sallallahu alaihi wasallam. Wie hat er diese Ikhbad, diese Demut ausgelebt? Ja, er hat das ausgelebt, indem er eine Barmherzigkeit für die Menschen war. Und Barmherzigkeit schließt nicht aus, dass man auch mal streng ist. Ja, wir sind barmherzig mit unseren Kindern, deswegen sind wir manchmal streng mit ihnen. Das eine schließt das andere nicht aus. Nichtsdestotrotz, man will ja eigentlich das Allgemeinwohl. Ja, der Wille ist auch dieses Wohlwollen. Das ist ja vor allem vorhanden. Man möchte nicht andere erniedrigen. Wir wollen mit unserer Strenge unsere Kinder nicht erniedrigen oder sie brechen oder verunstalten. Ja, sondern wir wollen ihr Bestes damit. Ja, deswegen nochmal. Jeder von uns fragt sich, wie viel tue ich eigentlich für andere? So, und jetzt vergleicht mal, wie viel tue ich, was nur mit mir selbst zu tun hat? Ja, und das ist Allahs Gesetz in der Schöpfung. In der Schöpfung ist alles gebend. Seien es die Bäume, die produzieren Sauerstoff für uns, seien es die Blätter, ja, die produzieren Sauerstoff für uns, die Früchte, die fallen herab und geben sich in unsere Hände, die ganze Atmosphäre, alles gibt. Nur der Mensch will nur nehmen. Ja, und deswegen, solange wir nicht auch Gebende werden, nützlich werden, an andere denkend und wohlwollend werden, jetzt solange werden wir nicht wirklich Nutzen vom Diesseits und auch nicht vom Jenseits kosten dürfen. Ja, und geben ist nun mal auch so eine Handlung, die geht ja gar nicht, ohne sich zu beugen. Ja, selbst wenn man die Hand ausstreckt, um jemandem was zu geben, ja, man muss sich ein wenig beugen, um jemandem etwas zu reichen, um jemandem etwas zu geben. Ja, also das ist eine kurze Erläuterung nur. Allah möge uns die Möglichkeit geben, darüber auch mal lange zu sprechen. All dieses also sind Teile des Ikhbad, des Demütigens vor Allah und dieses etwas tun für die Schöpfung von Allah, das, oder wollen, wenigstens etwas Gutes wollen für die Schöpfung von Allah, ist auf jeden Fall ein Teil von diesem Ikhbat.